Hallöchen, hallo meine lieben Freunde, hallo Peter, schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass du auch neben mir sitzt, Reinhard. Guten Morgen. Guten Morgen, ein neuer, jetzt wissen die Leute, dass es morgen ist, nicht Abend. Ich sage immer bei den Andachten, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, obwohl manchmal ist es 10 Uhr nachts, wenn ich die aufnehme. Aber jetzt hast du verraten, es ist morgen. Es ist tatsächlich morgen hier im heißen Teresina. Es ist morgen, wir haben schon sehr geschwitzt heute Morgen. Auf jeden Fall schön, dass du hier bist, schön, dass ihr auch hier seid, wieder bei uns hier uns zuzuhören und zuzusehen. Wir werden heute über etwas reden, was ein wichtiges Thema ist, nämlich achte auf deine Worte. Und wir möchten hinzufügen, achte auf deine Gedanken. Peter, ich frage dich, fang mal an, dich was zu fragen. Okay. Ganz generell, ohne anklagend, ohne fingerzeigend, einfach generell, so in dem Umgang mit den Menschen im Alltag. Denkst du, dass Christen mit den Worten vorsichtig genug umgehen oder eher sorglos umgehen? Nicht sorgsam genug. Warum? Oder wie kannst du das, warum sagst du das? Ja, weil beim Unterhalten mit Menschen, die auch Jesus lieben, merke ich, dass man über Dinge spricht und die guten Dinge nicht ausspricht, aber mehr die negativen Dinge ausspricht, die man sieht, die man spürt, die man in den Medien hört. Und ich merke, dass ich mich selber unwohl fühle, wenn ich die Dinge höre. Ja. Weißt du, warum du dich unwohl fühlst? Weil du inzwischen sensibel geworden bist für dieses Thema. Wenn man nicht sensibel ist auf dieses Thema, und ich wage zu sagen, ich sage das mal so frei von der Leber weg, ich wage zu sagen, man kann nicht sensibel sein für den Heiligen Geist und nicht sensibel sein für dieses Thema. Und ich werde sagen, warum. Gott sprach und Gott schuf. Mit anderen Worten, die kreative Kraft Gottes wurde frei durch sein Sprechen. Rate mal, wer involviert war beim Schaffen. Der Heilige Geist. Ja. Und weißt du, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist betrüben, das kommt ja nur einmal in die Bibel vor. Es kommt im 1. Thessalonicher 5 spricht es vom Heiligen Geist dämpfen und in Epheser 4 vom Heiligen Geist betrüben. Und im Betrüben ist der Zusammenhang, wie wir reden. Ja. Wie wir über unsere Geschwister reden, wie wir über andere reden, welche Worte aus unserem Mund kommen. Und daher, ich denke, jeder, der sensibel wird für den Heiligen Geist, wird auch sehr sensibel für die Worte, die aus unserem Mund kommen und Worte aus den Munden der anderen kommen. Wie hast du das erlebt? Warst du immer schon so sensibel dafür oder bist du so aufgewachsen? Wurde dir das in die Wiege gelegt? Hast du das von Kindheit gelernt oder hat sich das bei dir so entwickelt? Das hat sich entwickelt. Ich habe wahrgenommen, dass, dass eine Anzahl an Gefühlen negativer wurden. Und dann war es so negativ, dass ich mal darauf genauer hinschauen musste. Weil das fühlt sich schlecht an und du willst was ändern. Mit anderen, lass mich, um sicher zu gehen, dass ich das verstehe, lass mich da ein bisschen nachhaken. Das heißt, wenn du negative Worte gesprochen hast, hast du dich dabei negativ gefühlt, ja? Oder wenn andere negativ gesprochen haben? Nee, es ging darum, dass ich mich schlecht gefühlt habe und wissen wollte, warum. Okay, jetzt verstehe ich das, ja. So, und habe dann gemerkt, es wird etwas auch damit zu tun haben, was ich höre und was ich denke. So, wenn ich was höre, hat es ja einer gesprochen. Das heißt, ich habe für mich auf den Weg gemacht, das mal rauszufinden. Warum entstehen diese Gefühle und wo kommen sie überhaupt her? Was ist der Ursprung, dass es sich negativ anfühlt, verschiedene unterschiedliche Dinge zu hören? Also zum Beispiel habe ich Nachrichten gesehen und habe gemerkt, etwas passt nicht. Etwas tut mir nicht gut. Das war jetzt vor ein paar Jahren. Weißt du, warum ich es lache? Nee. Weil ich wöchentlich mit so vielen Christen in Kontakt bin, die alle zu mir kommen, um Lösungen für ihre unwahrscheinlich vielen Probleme zu bekommen, weil alles um sie herum dunkel ist und sie hören nicht auf, die Nachrichten zu sehen. Wow. Ich habe einen großen Mann Gottes mal sagen gehört, einen Mann, den ich sehr schätze, der noch am Leben ist. Ich schätze ihn als einen Mann, der sich sehr stark im Übernatürlichen auch bewegt. Der Mann hat mir Folgendes gesagt. Eine der größten Strategien des Teufels ist es, die Christen dazu zu bewegen, die Nachrichten zu hören oder zu sehen. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Auf jeden Fall, zurück. Du hast die Nachrichten gesehen und hast dich nicht gut gefühlt. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das, was ich da höre und was dort gesagt wird, will ich nicht. Ich hab gesagt, will ich nicht. Und dann hat mich der Heilige Geist daran erinnert, dass es eine Aufgabe gibt, die nur ich tun kann. Ich kann mein Herz schützen. Und und dann halt kam auch der Zusammenhang, dass ich auch Einfluss darauf habe, was ich sage. Weil das ist dann das, was der Nächste hört. Und das ist dann der schöne Kreislauf, der halt so schön gemacht ist. Ich rede, andere hören das. Ist es negativ, hören Leute Negatives. Fühlen Leute Negatives. Das heißt, schon eine Riesenmöglichkeit zu beeinflussen, wie andere Menschen sich fühlen. Gut, je nachdem, wie sie es filtern. Wie verkorkst ihr Herz ist oder wie gerade Herz ist. Ja. Genau. Aber doch, ich sehe das auch so. Weißt du, eines Tages wachte ich auf. Mhm. Ich wurde nachts wach. Ich war auf die IPS in Sao Paulo. Und es war mitten in der Nacht und ich wusste, Gott spricht zu mir. Ich wusste, jetzt will Gott wirklich etwas Wichtiges sagen. Und er sagte zu mir, wenn du heute Morgen in die Klasse gehst, sag den Schülern, sie haben sich die Welt geschaffen, in der sie leben. Wäre ich noch der Teufel, hab's getan. Sie haben sich die Welt geschaffen, in der sie leben. Und ich dachte, das ist hart. Weißt du, ich dachte mir, da gibt es Menschen, da gibt es Schüler, die haben Leid, Schüler, die haben kaputte Ehen, Schüler, die haben, was weiß ich, kämpfen mit emotionalen Krankheiten. Ich dachte mir, ich kann da nicht einfach hineingehen und sagen, ihr selbst habt euch die Welt geschaffen, der ihr lebt. Wo ist das Mitgefühl, wo ist das Mitleid, wo ist das Herz? Und der Herr hat dann wirklich zu mir nachdrücklich gesagt, die haben sich die Welt geschaffen, in der sie leben, durch das permanente Deklarieren der Welt, in der sie jetzt leben. Und weißt du, und ich habe dann sehr viel darüber nachgedacht. Da gab es einen Mann Gottes, der von Gott wirklich sehr verwendet wurde. Ich glaube, er lebt heute nicht mehr. Der hat gesagt, Gott sagt, meine Kinder können haben, was sie sagen. Aber meine Kinder sagen, was sie haben. Mhm. Schnallst's? Gott sagt, meine Kinder können haben, was sie sagen. Mit anderen Worten, mein Kind kann sagen, ich bin geheilt. Mhm. Es kann haben, was es sagt. Mhm. Aber anstelle dessen sagen meine Kinder das, was sie haben. Ich habe Grippe, ich habe Krebs, ich habe dieses. Anstatt zu haben, was sie sagen, sagen sie, was sie haben. Und weißt du, damit wird das nur noch verfestigt. Und das Herz ist ja so. Jetzt hat das Herz den Beweis. Siehst du, ich habe es ja gewusst. Ich habe es gewusst, ich werde krank werden. Nur, dass wir uns diese Welt kreiert haben durch unsere eigenen Deklarationen, durch die Worte, die wir ausgesprochen haben. Die Welt ist ja, wir müssen ja immer daran denken, die unsichtbare Welt ist realer als die sichtbare. Leute stoßen sich manchmal daran, wenn ich das sage. Die sagen, wie kann die realer sein? Weil die Bibel sagt, das Sichtbare, das vergeht. Der Stuhl hier, der ist vielleicht für dich jetzt mal kurz real, aber der vergeht. In 200 Jahren ist dieser Stuhl nicht mehr hier. Aber die unsichtbare Welt, die ist in 200 Jahren noch hier. Die ist in Milliarden Jahren noch hier. Die ist in alle Ewigkeit, besteht die. Die unsichtbare Welt ist die reale Welt. Die Bibel lehrt das sehr klar. Und von dem her, jedes Mal, wenn ich Worte ausspreche, setze ich eine Kraft frei in die unsichtbare Welt hinein. Und da diese Worte ja aktiv sind, und das ist ja das, weißt du, denke mal, wenn die Bibel sagt, das Wort Gottes ist schärfer und lebendig als ein zweischneidiges Schwert. Der Mensch wurde ja geschaffen im Ebenbild Gottes. Auch das Menschenwort sind scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir vergessen oft, Weißt du, wie Reinhard Bonnke diesen Durchbruch gehabt, bekommen hat über die Dinge? Weißt du das? Nein. Da gab es eine tolle Geschichte. Der Mann hat eine, der war noch jung als Missionar in Afrika und hat einen ganz besonderen Heilungsevangelisten eingeladen, um dort eine große Veranstaltung zu machen. Und der kam nicht. Der kam nicht. Und dieser junge Bonk-Missionar in Afrika dachte sich, um Himmel willen, was wird das geschehen? Und Gott sagte zu ihm, meine Worte in deinem Mund sind gleich mächtig als meine Worte in meinem eigenen Mund. Cool. Mit anderen Worten, wenn Gott sagt, sei geheilt, oder wenn du sagst, sei geheilt, ist dieselbe Macht. Es ist ja nicht der Mund, aus dem es kommt, es ist das Wort, das dahinter steht, die Autorität, die dahinter steht. Und Gott hat uns geschaffen mit dieser Autorität. Und wir haben Autorität, unsere Welt zu kreieren mit den Worten, die wir sprechen. Ich bin absolut überzeugt davon. Aber das ist ja eine Offenbarung, die ist ja, die verändert ja alles. Also ich habe das viele Jahre gar nicht bewusst wahrgenommen oder verinnerlicht, dass das wirklich so ist. Traurig, oder? Ja, ich bin da einfach festgesteckt. Ich steckte einfach fest in diesen Themen, die sich immer wiederholten. Es war ständig, wie es immer war, und es änderte sich nie, es verbesserte sich nie. Pass auf, dass du dich ansteckst. Weißt du, ja. Über was denkst du nach? Anstecken. Weißt du, wie viele Leute zu mir gekommen sind und ich habe gesagt, hallo, so schön, ich will dich sehen. Die haben gesagt, nein, halt Distanz, ich bin verkühlt. Ich habe gesagt, ja und? Jetzt denkst du mir, ich nehme mir den Virus von dir? Ja. Und ich umarme die Leute, ich nehme mir deinen Virus nicht. Den kannst du dir für dich behalten. Nimm den nicht. Aber du kannst dich anstecken. Und wenn du ein bisschen sensibel wirst, welche Worte aus unseren Mündern hervorkommen, ich denke, dass wir ständig lernen müssen, mehr darauf zu achten. Dass wir mal aufwachen müssen und uns, weißt du was, geh mit den Leuten Hausaufgaben, was meinst du? Immer gut. Okay, ich gebe eine Hausaufgabe, dass ihr euch den Ist-Zustand eures jetzigen Lebens aufschreibt. Nehmt euch ein Blatt Papier und das schreibt ihr auf. Zum Beispiel, mein Leben ist stressig, mein Leben ist frustrierend, die Dinge, die euch nicht gefallen. Okay? Alle Dinge, die in eurem Leben denkt, eigentlich, das gefällt mir nicht, das gehört nicht zum überfließenden Leben, das ist nicht Leben, wie Christus es mir versprochen hat, schreibt diese Dinge auf. Mach eine Linie, also das A4-Blatt, Linie in der Mitte durch, links schreibst du auf, was du hast. Und rechts denkst du dann gut darüber nach, welche Worte spreche ich in meinem Alltag aus. Vielleicht bist du dir gar nicht bewusst und frag deine Mitbewohner, frag deinen Ehemann, deine Ehefrau, frag deine Kinder, frag mal du schon her. Das ist der Zustand, den ich nicht mag. Hörst du mich Dinge aussprechen, die diesen Zustand bestätigen oder das Gegenteil aussprechen? Und dann schreib mal auf und schau mal, wie du Dinge verknüpfen wirst. Du wirst erstaunt sein, wie sehr wir unsere eigene Welt geschaffen haben durch die Worte, die wir sprechen. Und ich glaube, die Hausaufgabe wird dabei helfen, dass unser Bewusstsein einfach ganz klar wird. Logisch, nie um wem zu verdammen, so einfach um genau. Ein Wow, ich habe, was ich deklariert habe. Ja, sehr gute Hausaufgabe, finde ich gut. Ist manchmal schon schockierend, ja. Wenn man merkt, wie die Welt, in der wir leben, uns wie sie geschaffen hat. Und weißt du, Peter, was für mich das Starke in dieser Sache ist? Es ist ja oft so, dass ja tatsächlich ein negativer Umstand in mein Leben ist. Und anstatt in dem Augenblick das zu deklarieren, was Gott deklariert, deklarieren wir diesen Umstand und festigen ihn so auch noch. Mit anderen Worten, wir zementieren ihn fest in unserem Leben ein. Wenn wir sagen könnten, stopp, nein, hier in meinem Leben nicht. Finde ich cool. Sehr hilfreich. Es ist aber auch etwas, was man nicht einmal macht, sondern einfach anfängt zu verändern. Mit dem Bewusstsein. Also was bei mir. Mhm. Und ich wünsche es jedem, der sich jetzt diese Zeit nimmt. Denkst du, Peter, dass es wichtig ist, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln für diese Dinge? Weißt du, zum Beispiel, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, was sie fühlen, was sie denken, was sie sagen. Die leben einfach das Leben so dahin und die leben nicht bewusst intentional. Denkst du, dass das eine wichtige Sache ist? Ich denke nicht, dass das wichtig ist. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, das ist sogar sehr wichtig. Weil einfach. Für manche überlebenswichtig. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich gönne es jedem, der das Bewusstsein schärft. Sich einfach auf den Weg macht. Keine Mammutaufgabe draus machen, sondern einfach mal anzufangen. Dazu, ich habe einen tollen Gedanken noch über diesen Thema. Wir machen mit der nächsten Episode, ja? Oh, super. Liebe Freunde, schön, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Zusehen, aber für mich vergehen die 15 Minuten immer blitzschnell. Wir versuchen die Videos zwischen 13 und 15 oder 16 Minuten aufnehmen, weil das eine gute Zeit ist, die man auch immer schön hören kann. Die verfließen für mich, verfliegen nur so. Für dich auch? Sehr, total schnell. Total schnell. Wir haben gerade angefangen und es ist schon wieder rum. Aber wir machen bald weiter. Tschüss, ja. Bis bald. Ciao.